6. Dezember. Sechstes Türchen. Nikolaustag. Lieber heiliger Nikolaus, komm doch heut in unser Haus. Lehr uns an die Armen denken. Lass uns teilen und verschenken. Zeig uns, wie man fröhlich gibt, wie man hilft und wie man liebt. Heute kommt der Nikolaus auf die Weihnachtsmärkte, zu manchen Kindern auch nach Hause. Man singt ihm ein Lied oder sagt Gedichte auf, preist seine Taten und freut sich an den Geschenken, die er bringt. Er fragt, was man Gutes getan hat. Der Nikolaus hebt das Gute im Menschen hervor, um es zu stärken. Nimm dir etwas Zeit und überlege dir, was du in diesem Jahr für andere getan hast. Wo hast du anderen geholfen? Was hast du für andere getan? Was hast du für dich selbst getan? Welche Nuss hast du noch zu knacken? Was könntest du noch ausgleichen oder verzeihen, damit du es nicht mit in das neue Jahr nehmen musst? Wem möchtest du heute am Nikolaustag eine Freude machen? Mit wem möchtest du deine Talente, Fähigkeiten und Gaben teilen? Orakele heute. Lobe und preise auf deine Weise die Natur. Übung. Gehe in die Stille. Verbinde dich mit der Schöpfung und öffne dich für den Segen, den sie über dich ergießt. Lasse den goldenen Segensstrom in alles hineinströmen, womit du sichtbar und verborgen verbunden bist. Fühle und erlebe, wie alles ins Gleichgewicht und in Harmonie kommt. Wissenswertes über den heiligen Nikolaus von Myra. Nikolaus von Myra wurde im 3. Jahrhundert als reicher Sohn in der Nähe des heutigen Antalya in der Türkei geboren. Es sind zahllose Legenden zu seinem Leben und Wirken überliefert. Er nutzte seinen Reichtum, um Gutes zu tun. Er half den Armen und Notdürftigen unauffällig und unerkannt auf vielerlei Weise. Er rettete Schiffsleute in Seenot und unschuldig zum Tode verurteilte Menschen, half Kindern und Müttern und stellte, wo immer er konnte, die Gerechtigkeit wieder her. Er ist einer der populärsten Heiligen und Schutzpatron der Seefahrer, Händler, Reisenden, Kinder, Studenten, Kaufleute und vieler anderer. Er wird bis heute als Wohltäter verehrt. Oft erscheint er mit seinem dunklen Gesellen Knecht Ruprecht, um Gerechtigkeit zu üben. Schlechte Taten werden bestraft, gute Taten werden belohnt. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Der heilige Nikolaus ist die Verkörperung von Güte, Mitgefühl und Liebe. Wir können durch unser Sein auch Güte, Wärme, Liebe und Kraft in das Leben anderer Menschen bringen.